Der moderne Mensch hat seit einigen Jahren eine Strahlenwaffe zur Verfügung, ohne eigentlich zu wissen, dass er eine Strahlenwaffe zur Verfügung hat. Diese Waffe wird nämlich in aller Regel in ihrem alltäglichen, massenhaften Einsatz nicht zur Zerstörung oder Bedrohung genutzt, sie dient dem Rufen. Das Gerät ruft lautlos, heute meist mit Lichtsignalen, Welten herbei. Das metaphorisch so viel diskutierte und gedeutete Reiben an Aladins Wunderlampe ist auf das Drücken von Knöpfen reduziert, die Wirkung aber ist ähnlich fantastisch. Wir rufen nach Information, Farbe und Licht, Lust, Spiel und Wohlklang, Menschen, Ereignissen und Geschichten. Unsere Rufe werden sofort geh- und erhört, die neuen Welten vor uns ausgebreitet. Fernbedienungen sind zurzeit in erster Linie die kleinen, nicht immer handlichen Dinger, die auf der Sofaarmlehne bereitliegen, um damit in den mittlerweile mehr als 20 Fernsehkanälen umherzustreunen. Nicht selten sieht man auch jemanden, einem selbst passiert sowas natürlich nicht, wütend auf die Mini-Knöpfe der Fernbedienung drücken, ohne dass der gewünschte Effekt erzielt wird, bis derjenige feststellt, dass er die Fernbedienung des Videorekorders malträtiert. Auf die aber hat der Fernseher noch nie reagiert. Die meisten besitzen heute in der Regel einen dritten elektrischen Zauberstab, mit dem die HiFi-Anlage gesteuert wird. Auch Garagentore und Autotüren können mit Fernbedienungen geöffnet und geschlossen werden. In diesem Bereich aber gilt die Fernbedienung noch als ein Zeichen von sozialem Rang, während sie im Elektronik-Unterhaltungsbereich bereits durchgängig demokratisiert bzw. proletarisiert ist. Fernseher, Rekorder etc. lassen sich ohne eine Fernbedienung heute eigentlich nicht mehr bedienen. An den Geräten selbst sind nur die wesentlichen Funktionen über Tasten erreichbar. Das gesamte Funktionsspektrum der Maschinen aber erschließt sich nur dem, der die Fernbedienung unter Kontrolle hat. Fragt man sich, weshalb diese kleinen Geräte so beliebt sind und einen so unvergleichlichen Siegeszug angetreten haben, hilft ein Blick auf das englische Wort für die Dinge, Remote Control, denn im Grunde geht es um Kontrolle. Die Fernbedienung ist Zauberstab, Wünschelrute und Regierungszepter in der Hand des Menschen. Sie verlängert den Arm auf unsichtbare und wunderbare Weise. Ohne Mühe lassen sich Welten rufen und abschalten. Garagentore müssen nicht mehr geöffnet werden. Sie empfangen einen. Das Auto steht startbereit, wenn man sich nähert, denn ein leichter Druck auf den Schlüssel mit integrierter Fernbedienung und man hört das einladende Klack der sich öffnenden Türverriegelungen. Die Welt steht auf Knopfdruck bereit. Maschinen dienen. Und daher ist das englische Wort auch das eindeutig anschaulichere. Es sei denn, man interpretiert den Wortteil Bedienungen vom Anwender aus. Aus dieser Perspektive bedient der Apparat uns und unsere Wünsche. Wir müssen nur noch drücken. Das Wort ist korrekt gewählt. Die Wirklichkeit aber sieht, das ist das Dilemma aller Theorie, dann doch anders aus. Fernbedienungen sind sehr komplexe Apparaturen und ihre Handhabung will gelernt sein. Zurück also zum ersten Standpunkt. Der Mensch bedient den Apparat, den er nicht verstanden hat. Jetzt ahnen wir schon das böse Desaster. Es tut sich nichts. Genau das hasst er. Fernbedienungen machen zudem fett, wie das Beispiel von Gilbert Grapes Mutter zeigt. Sie saß auf dem Sofa und hat gegessen. Die Fernbedienung für den Fernseher in der Hand. Jahr um Jahr. Bis sie so dick war, dass sie nicht mehr aus dem Haus herauskam. Und bei all dem sind Fernbedienungen Geschenke der Industrie. Man bezahlt nicht für sie, man kriegt sie geschenkt. Ob man sie will oder nicht, spielt aber keine Rolle. Niemand, der einen Fernseher, Rekorder etc. erwirbt und sich anschließend nicht dem sinnlosen Studium der umfassenden Bedienungsanleitung widmet, das ohnehin nichts bringt. Es ist immer wieder ein Heidenspaß, sich die Funktionen der Dinger von den Verkäufern nicht erklären, sondern tatsächlich vorführen zu lassen. Kaum einer, der das tut, aber diejenigen, die wissen, was dann kommt, lassen sich den Spaß nicht entgehen. Es klappt nie. Keiner, der die Dinger wirklich beherrscht. Fast keiner. Wir haben nämlich auch Menschen getroffen, denen eine Fernbedienung so vertraut ist wie Messer und Gabel. Aber die steuern dann auch gleich alles mit dem elektrischen Zepter. Manche Menschen sagen, die Fernbedienung sei der eigentliche Meister der Medien. Sie vor allen Dingen bestimmt den Medienalltag in den Fernsehsendern und Radiostationen. Denn mit ihr in der Hand schaltet der Mensch, Konsument, die liebe Zielgruppe, wie ein Premiere-Moderator sein Publikum anspricht, von Kanal zu Kanal und urteilt damit härter und schneller als jeder Imperator im Kolosseum über Sein oder Nichtsein von Shows, Serien, Filmen. Und damit auch gleich mit über das Schicksal von Moderatoren, Stars, Redakteuren bis zu den Senderchefs. Nicht ärgern. Fernsehen. Kanadische Küstenwache. Die explodieren! Jetzt ist er da. Digital Tester, Birmingham. Ich bleibe in der Stadt und warte ab, was geschieht. Manche Menschen sagen nun, das sei Demokratie pur. Die Sender müssen reagieren und die Menschen bekommen genau das, was sie wollen. Und das schaffen sie nur dank der Fernbedienung. Der Begriff Remote Control wird ein weiteres Mal aufgewertet. Und wir nehmen das Wort Fernsteuerung in unseren Index auf. Wenn man sich allerdings vorzustellen versucht, wie das ohne Fernbedienung funktionieren sollte, sieht man eine Nation, unsere Nation, mindestens 100-mal am Abend aus dem Sessel aufstehen, zum Fernseher gehen und das Programm umstellen. Unter solchen Umständen wäre die vorhin erwähnte perfekte Demokratie niemals möglich. Viel zu viel Arbeit. Die Fernbedienung ist demnach tatsächlich das Szepter in der Hand der Massen. Alle Quotenmacht geht vom Volke aus. Gib mal die Knipse. Den Flipper. Die Zapgun. Die Fernbedienung. Den Zapper. Den Channel Crosser. Den Strahler. Den Helfer. Den Sucher. Den Kraftwerk. Die freie Auswahl. Die Macht. Nun ist die Existenz der Fernbedienung nicht allein auf den Bereich der Fernsehunterhaltung beschränkt, wenn sie dort auch ihre zurzeit größten Triumphe feiert. Ferngesteuert wird in unserem Alltag mittlerweile eine ganze Menge, und das war nicht immer so. Die Idee, ein elektrisches Gerät fernzusteuern, kam, nachkriegselektrogeschichtlich gesehen, recht früh auf. Bereits 1955, als der Gedanke an einen Fernseher für jedermann fast noch als Utopie galt, wurde die erste kabelbezogene Fernbedienung für Radiogeräte entwickelt. Über ein circa 5 Meter langes Kabel ermöglichte sie ein entspanntes Ein- und Ausschalten des Gerätes und das Wechseln der verschiedenen Sendefrequenzen. Für die nächsten 15 Jahre war die kabelbezogene Fernbedienung die einzige Möglichkeit, Radios und Fernseher ohne den Gang zum Gerät zu bedienen. Um 1970 wurde dann die Ultraschallfernbedienung auf den Markt gebracht. Der Frequenzbereich, der damals zur Verfügung stand, war eingeschränkt. Lediglich 4 unterschiedliche Befehle, Ein- und Ausschalten, Programmwechsel und die Lautstärkenregelung waren mit der Ultraschallfernbedienung möglich. Das war für den Anfang zwar sehr viel, auf Dauer aber eher unbefriedigend und konnte so unter keinen Umständen bleiben. Etwa 10 Jahre später kam dann die Infrarotfernbedienung, die heute zumindest im Fernseh- und HiFi-Bereich die Ultraschallfernbedienung komplett verdrängt hat. Infrarot ist ein idealer Informationsträger. Im Gegensatz zur Ultraschalltechnik, die analog arbeitet, arbeitet eine Infrarotfernbedienung mit der digitalen Signalübertragung und das Senden unterschiedlichster Befehlsmuster ist damit lediglich eine Frage der Software. Man könnte theoretisch also eine einzige Fernbedienung so mit Programmen, Software, nicht Fernsehsendern belegen, dass über sie alle Geräte steuerbar sind. Die Hersteller sehen es aber lieber, so hat man den Eindruck, dass wir uns in unseren Wohnzimmern auf die Suche nach der richtigen Fernbedienung für die Maschine begeben, die wir gerade ein- oder abschalten wollen. Die Dinger liegen in den allermeisten Haushalten nämlich nie da, wo sie liegen sollen. Man sucht sie ständig. Es sei denn, ein durchorganisierter Haushalt hat einen Fernbedienungsbeauftragten auserkoren, der die Dinger wartet und kontrolliert, dass sie stets am richtigen Platz liegen. Aber so mag man ja auch nicht unbedingt leben. Dem versierten Bastler bietet die digitale Technik die Chance, ganz nach Belieben alles im Haushalt mit nur einem Gerät zu schalten. Fernbedienen lässt sich heute nämlich fast alles und das Fernzubedienende durchläuft eine gesellschaftliche Evolution. Wie haben wir als Kinder den Onkel bewundert, der schon eine Fernbedienung für den Fernseher hatte? Und wie haben wir die neureichen Schnösel von gegenüber verachtet, als sie viele Jahre später ihre Garage mit so einem Ding aufmachten? Großmutter fragte sogar, wo das noch hinführen soll. Heute ist es schon wieder ein kurzes Vergnügen, das neue Auto mit automatischer Zentralverriegelung vorzuführen. Nur den ganz kleinen kann man damit noch für ein paar Minuten Leuchten in die Augen zaubern. Wenn sie dann 100 Mal auf- und zugemacht haben, ist der Spaß auch vorbei. Und man selbst sieht das ohnehin nicht gern, denn so ganz traut man der Technik meist doch nicht und fürchtet heimlich, dass der Mechanismus einem solch exzessiven Gebrauch vielleicht nicht standhält. In jedem Fall ist zu den vielen Funktionen, die die Fernbedienung im alltäglichen Gebrauch hat, jetzt die des Schlüssels hinzugekommen. Haushalte mit kleinen Kindern kennen die Tücken. Es kommt schon mal vor, dass die Fernbedienung fürs Garagentor nicht zu finden ist. Am nächsten Morgen stellt man dann fest, dass es die ganze Nacht offen gestanden hat. Und die Kellertüre war auch nicht abgeschlossen. Was hätte da passieren können? Höchste Zeit, im Kinderzimmer nachzusehen, ob die lieben Kleinen die Fernbedienung nicht unterm Kopfkissen versteckt und beim Spielen wieder mal nicht bedacht haben, dass das Ding den Unterschied zwischen Spiel und Befehl nicht kennt. Knopfdruck bedeutet immer Befehl ausführen, Garage auf. Das alles gilt jedoch immer nur so lange, wie die Batterien Spannung liefern. Ist der Strom alle, sind Fernbedienungen so sinnlos wie nichts sonst auf der Welt. Und man muss zurück zur Handarbeit und vor allem zur Lauferei. Die Fernbedienung ächtet die Bewegung und man fühlt sich einmal von dem Ding im Stich gelassen, tatsächlich gedemütigt, wenn man den Fußweg zum Gerät, Garagentor etc. antreten muss. Wütend knallte er die Fernbedienung in die Ecke. Nicht ärgern. Fernsehen. Kanadische Küstenwache. Die explodieren! Jetzt ist er da. Digital Tester. Birmingham. Ich bleibe in der Stadt und warte ab, was geschieht. Die Fernbedienung hat ihre lustigen und weniger lustigen Aspekte. Vor allem aber, so sagen jedenfalls manche Menschen, ändert sie unser Rezeptionsverhalten ganz entscheidend. Als elektronische Schere in unserer Hand zerschneiden wir damit Fernsehsendungen, die nach einer Ausgangsidee an einem Stück produziert wurden, willkürlich, und samplen das gesamte Angebot der Sender irgendwie zusammen. Eine Art Online-Schnitt, der uns in die Lage versetzt, mehrere Filme gleichzeitig zu sehen oder uns komplett zu verwirren, weil wir die Personen in den vielen Filmen nicht mehr den Handlungssträngen zuordnen können. Man kann dieses Experiment machen. Einfach alle 30 Sekunden umschalten durch mindestens 15 Programme. Nach einer Stunde weiß man alles und nichts. Die Verwirrung aber ist lediglich ein temporärer Aspekt. Sie verschwindet, wenn man das Gerät abschaltet. Einige Augenblicke der Erholung, dann ist man wieder in der richtigen Welt, hat die Sinne beisammen und muss mal dringend zur Toilette oder zum Kühlschrank. Einige Medien- und Gesellschaftsforscher beschäftigt ein ganz anderer Gesichtspunkt des Phänomens. Sie fragen, was es zu bedeuten hat, wenn der Mensch sich weniger und weniger bewegt, weil er mit meterlangen, unsichtbaren Armen die meisten Gegenstände in seiner Wohnung erreicht. Die Forscher betrachten die Fernbedienung als eine technische Prothese, die vor allem den Menschen von Nutzen ist, die aufgrund einer Behinderung mit Hilfe der kleinen Maschinen mehr Dinge tun können als ohne sie. Die Fernbedienung ist unter diesem Aspekt betrachtet ein Segen. Was aber, wenn auch die Menschen, die solcher Hilfe nicht bedürfen, diese in Anspruch nehmen? Degeneriert der Fernbediener? Werden innerhalb weniger Generationen die Gliedmaßen verkümmern? Die Muskeln schwinden, weil sie nicht mehr gebraucht werden? Oder wird da von den allzu Ängstlichen wieder mal leichtfertig mit der Apokalypse gefuchtelt? Wie in allen Fragen modernen Lebens fruchten die Diskussionen muss für und wider wenig, weil man einfach nicht weiß, ob und wie gut, ob und wie schädlich die Dinge letztendlich sind. Genau genommen kann man nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob sie überhaupt gut oder schädlich sind. Bleibt der Blick aufs Phänomen an sich. Wer lange und ausdauernd seinen Fernseh- und Videoalltag über die Fernbedienung steuert, einschließlich Zeitlupen, Zoom und Wiederholoptionen, der wird erleben, dass er gelegentlich auch im Alltag nach der Fernbedienung greift, um ein Ereignis, das er vielleicht nur im Augenwinkel wahrgenommen hat, noch einmal zu wiederholen. Wenn das passiert, hilft ein selbstironisches Lächeln und die stille Frage, ob das noch in Ordnung ist. Grund zu wirklicher Beunruhigung aber ist nicht gegeben, denn der Mensch ist ein Wesen, das alle wichtigen Handlungen schnellstmöglich automatisiert. Der Prozess wird vom Rückenmark gesteuert, also eine rein motorische Angelegenheit, und hat mit der Wahrnehmung an sich nichts zu tun. Der hybride Charakter, den solche spontanen Handlungen haben, rückt uns näher an die Erlebniswelt der Mächtigen dieser Welt heran. Potentaten, Menschen mit übergroßer Macht, stehen im Ruf, mit der Zeit realitätsfremd zu werden. Sie befehlen Dinge, die absurd sind, und sehen sich mit der Zeit selbst als gottähnliche Wesen. Das passiert uns mit den Fernbedienungen in Händen eigentlich auch, ein Kontinent voller Götter. Wir bemerken es aber aufgrund des massenhaften Auftretens der Götter nicht. Und wie wenig attraktiv dieser Zustand letztendlich ist, sieht man daran, dass sich trotz all der Kontrolle und Macht, die die elektrischen Arme uns verleihen, nichts ändert. Wir sind unzufrieden wie eh und je. Die Ausübung der Macht wird allzu schnell alltäglich und in Verbindung mit der größer werdenden Komplexität der Fernbedienungen sogar lästig. Dennoch schafft der Mensch sich, statistisch gesehen, mit der Zeit immer mehr Fernbedienungen an, bis hin zu den Flutlichtern, die zur Sicherheit an den Außenmauern von Einfamilienhäusern angebracht werden. Nähert man sich, reagiert der Bewegungsmelder, schaltet die Anlage ein und leuchtet den Vorgarten aus. Elektronische Wachen, die anschlagen, wenn sich etwas nähert. Rückwärts gedacht, kann man die Sache jetzt auch so sehen, dass in früheren Tagen die natürlichen Fähigkeiten von Wachhunden zu einer Art Fernbedienung für ihren Herrn umfunktionalisiert wurden. Remote Control, die ganz alte Methode. Zitat aus der Hamburger Morgenpost vom 15.02.1995. Musikterror per Fernbedienung. Darmstadt, mit Techno-Musik aus einer 28-teiligen ferngesteuerten Diskothekenanlage, hat ein Mann aus dem hessischen Großzimmern seine Nachbarn terrorisiert. Die Verstärker und kühlschrankgroßen Boxen hatte er in seiner Wohnung aufgebaut. Von der Straße aus setzte er die Anlage per Fernbedienung in Gang und schaltete sie wieder aus, wenn die von den Nachbarn alarmierte Polizei eintraf. Denn alles, was fernsteuerbar ist, wird ferngesteuert. Infrarot-Fernbedienungen, und die sind die führenden, arbeiten digital. Der Druck auf einen Knopf der Fernbedienung löst einen Befehl aus, der in einem Signalcode übermittelt wird. Der Befehl macht sich per Knopfdruck mit Lichtgeschwindigkeit auf den Weg zum Befehlsempfänger und der führt ihn dann aus. Will man es ein wenig komplexer beschreiben, hört sich das so an. Zuerst wird ein Prüfbit gesendet, das herausfindet, wie gut das Signal im Zielgerät ankommt. Dieses stellt daraufhin einen Verstärkungsfaktor ein, der garantiert, dass der nachfolgende Befehl aus der Fernbedienung klar verstanden werden kann. Der nun gesendete Befehl besteht aus zwei Teilen. Das ist immer so im digitalen Kosmos. Der Header enthält Informationen über die Art der Information, die im Carrier unmittelbar nachfolgen. Also, der Kopf oder Anfang des Befehls sagt zum Beispiel: Ich bin ein Befehl für einen Videorekorder und muss zum Programmumschalter. Der Rekorder weiß jetzt, wo er den Befehl, der anschließend folgen wird, hinleiten muss. Der Befehl selbst teilt dem Programmumschalter dann mit, dass er zum Beispiel Kanal 3 auswählen soll. Das Soll ist allgemeiner Sprachgebrauch bei Technikern, Informatikern und Programmierern. In Wirklichkeit haben Fernbedienung und Rekorder keine Wahl. Sie müssen. Jetzt haben wir es gesagt. Fernbedienungen arbeiten digital. Und damit sind wir beim Thema Computer. Jede Fernbedienung ist ein kleiner Computer. Was immer er tut, ist eine Frage der Software. Hat man die Kenntnisse, kann man aus der Fernbedienung für einen Videorekorder ganz andere Geräte machen. Dagobert, berühmter und bewunderter Kaufhauserpresser, war ein Virtuose in der artfremden Nutzung von Fernbedienungen. Seine Konstruktionen waren so raffiniert, dass die Polizei nicht umhin konnte, ihm ihren Respekt zu zollen. Die Geschichten von Dagobert zeigen, wie lang die unsichtbaren Arme werden können und was sie alles anzurichten vermögen, wenn man ihre Möglichkeiten technisch ausnutzt. Die Fernsteuerung wird tatsächlich zur Waffe. Selbstverständlich setzen die meisten Menschen, die eine Fernbedienung technisch beherrschen und in der Lage sind, sie zu manipulieren, sie nicht zu gesetzeswidrigen Handlungen und Taten ein. Sie basteln Fernsteuerungen für die Fensterrollos, das Gartentor, die Kaffeemaschine, die Lichtanlage und so weiter. Die außergewöhnlichen Nutzungen aber sind die weitaus spektakuläreren. Und wenn man dann hört, dass es Leuten gelingt, Fernsteuerungen so zu manipulieren, dass sie damit anderen Schaden zufügen und sich selbst bereichern können, werden wir ganz hellhörig. Unsere Gesellschaft ist brennend interessiert an Geschichten über die Unzulänglichkeit von Technologie, denn sie beweisen uns, dass auf die Maschinen letztendlich doch kein Verlass ist. Und wenn eine Maschine ein Computer ist, hören wir besonders gerne, dass sie nicht wirklich etwas taugt. Womit wir ein weiteres Mal beim Thema Computer wären, also dort, wo heute alles zwangsläufig hinzuführen scheint. Die zurzeit technologisch fortschrittlichsten Computermodelle sind die sogenannten PDAs, Personal Digital Assistants. Diese Kleinstcomputer, sie passen in die Jackentasche, werden mit einem Stift auf ihrem kleinen Monitor beschrieben. Eine Software erkennt die Handschrift und setzt sie in Druckschrift, vor allem aber in einen Computercode um, versteht und entschlüsselt also die Handschrift des Benutzers. Diese Personal Digital Assistants haben auch eine Vorrichtung mit entsprechender Software an Bord, die es erlaubt, Informationen an einen anderen PDA oder ein beliebiges Gerät zu beamen, das Infrarotsignale empfangen kann. Gedacht war diese Möglichkeit, um die Besitzer dieser Geräte, man rechnete damit, dass vor allem Geschäftsleute solch einen digitalen Assistenten schätzen würden, in die Lage zu versetzen, Termine, Adressen und Visitenkarten auf elektronischem Wege untereinander austauschen zu können. Man kann diese Möglichkeit aber auch nutzen, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen, an der die Entwickler konventioneller Fernbedienungen lange gescheitert sind. Man belegt nur ein Gerät mit allen Funktionen für alle fernsteuerbaren Geräte. Bisher war das nicht möglich. Technisch zwar kein Problem, würde solch eine Fernbedienung den Benutzer in jedem Fall überfordern, weil er auf der einmal vorgegebenen Tastenkonstellation der Fernsteuerung eine Unmenge von Kombinationen eingeben müsste, um alle Geräte, die er im Hause hat, damit fernzusteuern. Man müsste sich hunderte von Tastenkombinationen merken und dazu, das war stets klar, ist niemand bereit oder in der Lage. Der Bedienungsumfang der Dinger ist heute bereits so groß und komplex, dass die meisten Menschen die Möglichkeiten ihrer Fernbedienungen einfach links liegen lassen, weil es sie überfordert. Jeder kennt Leute, die es nicht hinkriegen, ihren Videorekorder für die Aufzeichnung einer Fernsehsendung zu programmieren, wenn man nicht selbst dazu zählt. Ganz neu sind Fernbedienungen, die die Funktionen aller Fernbedienungen in ein Gerät integrieren. Der Benutzer legt auf unterschiedlichen Ebenen die einzelnen Zielgeräte fest und stellt dann ein, welche Tasten was machen sollen. Lernfähige Fernbedienungen heißen sie in der Fachwelt. Sind noch nicht richtig etabliert, könnten aber all den Menschen, die nach wie vor mit Computern nichts zu tun haben wollen, das Leben erleichtern. Vorausgesetzt, man setzt sich hin und lernt, was hierzu zu lernen ist. Die Kleinstcomputer gehen einen entscheidenden Schritt weiter, denn ihre Bedienoberfläche wird auf dem Monitor des digitalen Assistenten angezeigt und kann folglich für jedes Zielgerät geändert werden. Ist lediglich eine Frage der Software. Der entscheidende Punkt ist also der, dass die Anordnung der Knöpfe und die Knöpfe selbst aus dem Bereich Hardware, die hart und unflexibel ist, in den Bereich Software verlagert wurde. Und Software ist die flexibelste Ware, die Menschen je erfunden haben. Das Problem ist gelöst. Der moderne Mensch hantiert zukünftig nicht länger mit einem Arm voll Fernbedienungen herum. Er hat ein einziges Gerät und spielt, kauft er ein neues, fernzusteuerndes Teil, die entsprechende Software dort auf. Damit ist die Fernbedienung endgültig zum Zauberstab geworden. Vor allem, wenn man sie zu manipulieren weiß. Sesam, öffne dich. In Hamburg nutzten im Sommer 1994 ein paar findige Hacker die neu auf dem Markt erschienenen Personal Digital Assistants, Kleinstcomputer mit einer sehr hohen Leistungsfähigkeit, um über manipulierte Software die fernbedienbaren Türschlösser von Luxusautos zu öffnen. Die Hacker fanden eine Möglichkeit, den jeweils speziellen Code für eine Tür von den Kleinstcomputern suchen und dann an das Türschloss senden zu lassen. Der wohl müheloseste Autoklau, den man sich vorstellen kann. Die Geschichte der modernen Technologie erinnert uns heute noch leise, zukünftig aber sehr wahrscheinlich mit großer Macht, an eine alte Weisheit. Alles hat zwei Seiten, eine helle und eine dunkle. Wir sind im Umgang mit dieser so simplen Erkenntnis heute nicht mehr sehr erfolgreich. Die Enthusiasten verdrängen die Probleme. Die Warner verdammen den Fortschritt grundsätzlich. Interessant wird es aber meist erst, wenn man beide Seiten betrachtet. Denn dann fangen die Geschichten an. Zurzeit gibt es im Elektronikmarkt 13 verschiedene Codes für die digitale Übertragung von Informationen mittels Infrarotlicht. Jeder Hersteller hält seine eigene Entwicklung für die beste und eine Einigung auf einen einheitlichen Code ist folglich nicht in Sicht. Aus diesem Grund kann man die Geräte nicht herstellerunabhängig mit Fernbedienungen steuern. Für die PDAs hat die Industrie zudem noch recht wenig Software erstellt. Und damit ist das Feld frei für die Freien, die Freaks, die Hacker, die Bastler, die Tüftler. Und die sind auch schon länger sehr aktiv. Für die Zukunft bedeutet das, dass wir einerseits eine bequeme, nämlich eine einzige Fernsteuerung haben können, die leicht zu bedienen ist und preiswert wie nie. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass wir uns einer Technologie anvertrauen, die wir selbst nicht mehr verstehen. Das Prinzip eines An-Aus-Schalters, des Schlüssel-Schloss-Systems oder der Laut-Leise-Regelung von Geräten können wir verstehen. Zumindest können wir uns ein Bild davon machen. Weshalb aber ein Fremder mein Auto öffnen, mein Bankkonto abfragen, meinen Fernseher starten oder mein Garagentor blockieren kann, weil er sich mit dem Prinzip einer, nicht meiner, Fernbedienung auskennt, das können wir zwar fürchten, verstehen im Sinne von sich ein Bild machen, aber können das die meisten Menschen nicht und werden es auch nicht mehr lernen. Die digitale Welt hat neue Regeln, schreibt eigene Gesetze und Geschichten, ist für viele fremd und beunruhigend, denn sie funktioniert nicht mehr linear. Der zukünftige Mensch, geprägt von digitaler Technologie, denkt vernetzt, also vollkommen anders als alle, die heute den Kultur-, Wirtschafts- und sozialen Betrieb im Abendland steuern. Es gibt solche Menschen bereits. Sie sind die Helden, Ritter, Fürsten und Robin Hoods des digitalen Universums. Und einige von ihnen beschäftigen sich mit Fernbedienungen. Gib mal die Knipse. Den Flipper. Die Zapgun. Die Fernbedienung. Den Zapper. Den Channel Crosser. Den Strahler. Den Helfer. Den Sucher. Den Kraftwerk. Die freie Auswahl. Die Macht. Sehen wir uns die Welt von heute noch einmal an. Die Fernbedienung regiert, sie regiert zumindest weite Bereiche der Medienlandschaft und beeinflusst unser Wahrnehmungsverhalten, unser Körperbewusstsein und unsere Fähigkeit, sich zu wundern. Letzteres scheint sie uns vollkommen abzugewöhnen. Denn gemessen an dem, was eine Fernbedienung leistet, was sie alles für uns tut, müssten wir ein Volk staunender Menschen sein. Sind wir aber nicht. Wir nehmen das Gerät nur dann wahr, wenn es seine Dienste versagt oder unauffindbar ist. Die Fernbedienung ist also perfekt, wie das Telefon, dessen Funktionsweise auch so gut wie niemanden interessiert, das wir aber ganz selbstverständlich nutzen. Übrigens auch dazu, unseren Anrufbeantworter per Fernbedienung abzufragen. Fernrufe im doppelten Wortsinn. Die Sonne ist ohnehin mit uns und unseren Fernbedienungen. Eine Zeit lang gingen bei den verschiedenen Herstellern immer wieder Klagen ein, dass sich Fernseher plötzlich ganz von alleine einschalteten. Nach langer Suche fand man dann heraus, dass die Sonne es war, die das vollbrachte. Stand ein Fernseher im Stand-by-Modus in einem bestimmten Winkel zum Fenster eines Raumes und schien die Sonne in einem bestimmten Winkel ins Zimmer, dann wurde das Licht von der Scheibe so gebrochen, dass es dem Infrarotlicht gleich wurde und aufgrund von Indifferentialbildung das Zielgerät einschaltete. Moderne Technik ist immer ein interessantes Thema. Immer.